Hallihallo, ich bin's wieder, der Geisteskranke eures Vertrauens. Und ich wollte mit euch mal ein bisschen über SOPA reden und über INDEC. Also, SOPA, was Firmen erlauben soll, ohne Gericht zu entscheiden, ob etwas die Rechte verletzt, ihre Rechte verletzt und es einfach vom Internet nehmen können. Das heißt, sie müssen nicht nachweisen, ob das wirklich stimmt, was sie sagen, und somit können sie zum Beispiel Google down machen, YouTube down machen, Facebook down machen, Twitter down machen. Ja, also quasi One Person Forever DDoS-Attacke. Klar, das kommt auf jeden Fall durch, weil das wird überhaupt keine hunderte Milliarden Schäden verursachen und Facebook hat überhaupt keine Marktstellung und Google erst recht nicht. Die Google kann ja keine ganzen Länder unter Druck setzen mit sagen, ach, wir schalten einfach Google bei euch ab. Nein, nein, Quatsch, Blödsinn. Und Politiker sind ja eh alle saudoof und die können nicht manchmal bis drei zählen und deswegen haben die auch keine Ahnung davon, dass irgendwas bei der Wirtschaft irgendwelche Auswirkungen haben würde. Quack. Oder sind die vielleicht doch nicht so doof? Meint ihr, bei Politikern funktionieren mehr wie die simplen Hirnfunktionen für Atmung, Herzschlag und Verdauung? Könnte es sein? Wenn dem nämlich so ist, dann setzen wir es nämlich gar nicht durch. Denn wir wissen alle, dass die Politik eigentlich auf der Seite der Wirtschaft steht. Und zwar nicht nur der Filmindustrie und der Musikindustrie, sondern aller Wirtschaft. Jederzeit aller Wirtschaft. Vor allem Banken und Großindustrien und so weiter, Waffenhandel und sowas. Und ja, die meisten Firmen sind mittlerweile über Google zum Beispiel vertreten. Das heißt, sie machen die meiste Werbung über Google, über AdSense und so weiter. Wenn es Google nicht mehr gibt, weil irgendeine blöde Filmindustrie oder Hinterhof, Studio, bla, der Meinung war, sie müssten einen bösen Link von Google anklagen und Google wird dann deswegen runtergenommen, dann hat, was weiß ich, die Goldman Sachs, ach, die gibt es ja gar nicht mehr, ja, hat irgendwie die Bank XY plötzlich keine Kunden mehr oder die Seiten funktionieren nicht mehr und weil die nicht mehr gefunden werden, weil es Google nicht mehr gibt. Die meisten Leute geben ja nicht mehr heute in der URL irgendwas ein, sondern es wird gegoogelt. Früher hat man sich jede URL irgendwie, die man irgendwo gesehen hat, aufgeschrieben und hat die mal gegoogelt. Nicht gegoogelt, sondern eingegeben, weil es sowas wie Google noch nicht gab. Aber das macht ja heute keiner mehr. Google nutzt jeder. Und wir reden hier nicht nur über Google, wir reden auch über Bing, wir reden über Yahoo, gibt es eigentlich Lycos noch? Ja, wir reden also über die Suchmaschinen, die natürlich auf Content verweisen, via Thumbnails bei der Bildersuche und sowas. Wir reden hier aber auch über YouTube, wo viele Firmen Werbung machen drüber und auch große Medienanstalten in Deutschland, ARD, ZDF, Dreisat, die haben alle Partnerkanäle. Und die würden sich schon ziemlich aufregen, wenn plötzlich YouTube wieder runtergenommen würden und sie ihre Informationen nicht mehr verbreiten könnten im Internet. Ja, also so viel zu SOPA. Das wird auf gar keinen Fall so durchgesetzt werden, weil die sind ja nicht ganz doof. Dann haben wir INDEC. INDEC ist auch eine ganz interessante Sache. Es ist eine Forschungs... Ja, es ist ein Forschungsprojekt. Ein von der EU finanziertes Forschungsprojekt von wegen, was ist eigentlich möglich? Was könnte man theoretisch machen? Man nutzt die Vernetzung im Internet. Das machen übrigens schon viele andere, Google zum Beispiel. Aber die treiben das ein Stück weit weiter und sagen, wie kann man eigentlich das Real Life mit dem Internet vernetzen? Und haben Programme entwickelt, die bestimmte Bewegungsmerkmale und sowas auf den Straßen erkennen. Jemand rennt, jemand fällt. Es sieht so aus, als würde er ein Auto klauen und so weiter. Jemand sitzt so lange an einer Ecke und das Programm automatisiert erkennt das. Erkennt das automatisiert, nicht automatisiert. Egal, erkennt das. Da sitzt einer schon eine halbe Stunde auf dem Boden. Das ist irgendwie strange. Wer ist das eigentlich? Und was hat er eigentlich bei Facebook gepostet und so weiter? Das wird dann gesammelt. Wisst ihr, was man dafür braucht? Kameras. Um jemanden filmen zu können, braucht man tatsächlich Kameras. Wer hätte das gedacht? Was haben wir eigentlich nicht auf den Straßen? Ach ja, genau, Kameras. In London, ja. In Deutschland, nein. Warum nicht? Weil es gegen Gesetze verstößt. Aber Gesetze kann man ändern. Aber Grundgesetze nicht, du Noob. Also, nein. Kommt nicht. Kann nicht kommen. Was, wo es kommen könnte, wo dieses Projekt wahrscheinlich Anwendungen finden könnte, wäre bei Demonstrationen, die ja gefilmt werden, eh schon. Da gibt es diese großen Wagen und die haben so Kameras auf dem Dach und filmen eine Demonstration. Das ist auch gut, dass die Demonstration gefilmt wird, weil es werden ja nicht nur Demonstranten gefilmt, sondern auch die Polizisten, wenn nicht sich gerade irgendein Polizist da vorstellt. Und da die Polizisten ja keine Marken tragen, kann man sie nicht erkennen. Aber nun ist eine Gesichtserkennung in den Kameras und die Polizisten können erkannt werden, ihr Facebook-Profil wird durchsucht und so weiter. Und man kann sehen, oh, der Polizist war ja schon vorher gewaltbereit und er hat bei Facebook etwas Entsprechendes gepostet. Das heißt, das Ganze hat zwei Seiten. Ja. Und das wird nicht so heiß gegessen wie gekocht. Denn, und jetzt kommt der Punkt, die Kameras auf den Straßen werden nicht kommen, aber die Kameras, die da sind und wo sie Sinn machen, wie zum Beispiel in Zügen, wie an Bahnhöfen und so weiter, können genutzt werden, können viel effektiver genutzt werden. Ihr regt euch doch immer über Gewalttaten auf, von wegen Penner am Bahnhof zusammengeschlagen. Jetzt kann man direkter interagieren. Ich finde es nicht gut. Ich finde es überhaupt nicht gut, dass der Bahnhof um die Ecke jetzt mein Facebook-Profil kontrolliert. Finde ich echt scheiße. Andererseits wird das wohl nicht so drastisch umgesetzt, wie es im Moment entwickelt wird. Versteht ihr? Man geht erstmal von dem Maximum, was ist möglich. Man versucht erstmal alles auszureizen, alles da rauszuholen, um dann im Endeffekt eine Light-Version, eine anwendbare und sinnvolle Light-Version davon umzusetzen. Und das ist, wie ich schon sagte, zum Beispiel sowas wie auf Demonstrationen. Es gibt nicht umsonst auf Demonstrationen ein Vermummungsverbot. Das macht ja Sinn, weil man auf Demonstrationen sich nicht zu vermummen hat, weil man schon zu seiner Meinung stehen kann. Und wer auf Demonstrationen geht, macht sich damit zur Person der Öffentlichkeit. Und muss dann auch mit sowas rechnen. Also wer auf Demonstrationen Scheiße baut. Und es hat ja auch nur wirklich der was zu befürchten, der auch etwas dementsprechendes, also der was Illegales tut. Die andere Sache ist natürlich, was passiert in London, wo an jeder Scheißecke Kameras sind. Die Engländer sind dermaßen paranoid, dass ich mir vorstellen kann, dass die Engländer tatsächlich etwas Entsprechendes umsetzen würden. Dass die Engländer tatsächlich ihr eigenes Volk auf der Straße ausspionieren. Das kann durchaus passieren, wird es wahrscheinlich auch. Aber was interessieren uns die blöden Engländer? Ich meine, die können nicht kochen, lass sie doch ihr Volk ausspionieren. Die stecken so tief in den Ärschen der scheiß Banken. Da kann uns das doch auch drecksegal sein. Ich meine, jeder weiß, dass in London in jeder Ecke irgendwo eine scheiß Kamera ist, wer da wohnt und wer da irgendwie in Urlaub hinfährt und so, der ist ja verdammt nochmal selbst schuld. Aber hier, bei uns, vor unserer Haustür, wird das niemals so passieren. Danke. Over and out.